Gott schütze dich. Eine Gabe für Christenkinder. Mit Erzählungen, Gedichten und Bildern. Herausgegeben von Ulrich Meyer. Habet die Brüder lieb. Eine kleine Geschichte aus der Großstadt. Wien ist eine große Stadt, das wisst ihr alle. Und dass es in einer großen Stadt, in der Hunderttausende beieinander wohnen, viele arme Leute gibt, das werdet ihr auch wissen. In der großen Stadt Wien also war's und recht mitten in der Winterkälte. Der Nordwind pfiff eisig durch die Straßen und die Menschen liefen eilig ihres Weges, damit sie nur bald nach Hause kämen in die warme Stube. Ja, wer das noch immer gleich so haben könnte. Der alte Dienstmann, der da in seinem dünnen Mantel an der Ecke steht, kann's nicht haben. Denn er muss hier stehen und warten, ob nicht einer kommt, der ihm eine Besorgung gibt. Wie elend sieht doch der alte Mann aus. Die Not, der Hunger schauen aus seinen Augen. Und dass er fast zu einem Eisklumpen zusammengefroren ist, sieht man ihm auch an. Wenn doch nur einer käme und ihm ein paar Kreuzer zu verdienen gäbe. Aber es kommt keiner. Alle hasten an dem Armen vorüber und sehen sein Elend nicht, just wie im Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Sieht denn keiner die alte graubärtige Jammergestalt? Stunden vergehen so, dem Alten ist's verzweifelt zumute. Noch nichts hat er verdient, und dabei liegt sein krankes Weib daheim und hungert gleich ihm. Endlich kommt ein Herr auf ihn zu. Gar fein schaut er aus, hat einen kostbaren Pelz an und trägt einen Stock mit goldenem Knopf. Aber nicht nur fein sieht er aus, sondern auch recht grob und bärbeißig. Der kommt zu dem alten Dienstmann. »He, habt ihr Zeit?« »Freilich, euer Gnaden, Zeit genug.« »Was steht ihr denn da rum und habt Maulaffenfeil?« »Nichts zu tun hab ich, Herr Baron.« »Scheint mir zu frieren.« »Ja, euer Gnaden, und Hunger hab ich auch.« »Könnt mir einen Gang besorgen?« »Was ist's denn? Wohin denn?« »Das werde ich euch schon sagen. Seht ihr das Wirtshaus da drüben? Da geht's ein, verstanden?« »Ja, ja, Herr, was sollt ich nicht?« »Hier ist ein Guldenzettel. Dafür lasst ihr euch ein Gulasch oder ein Stück Rindsbraten, dazu einen Knödel geben. Trinkt auch ein Schöpple Wein dazu, verstanden?« »Ja, freilich, Herr Graf, aber...« »Nix aber. Wenn ich euch einen Auftrag geb, so habt ihr'n auszurichten. Zum Essen braucht ihr eine Stunde. Was kostet die bei euch?« »Na, an Guldenheit?« »Gut, hier ist noch ein Gulden für die Arbeit. Und nun Marsch, fix, sonst mach ich euch Beine.« Der Alte schaute den Herrn verwundert an und wollte was sagen. Doch der Herr ließ ihn nicht zu Worte kommen, sondern wies gebieterisch nach dem Wirtshaus. Der alte Dienstmann aber ging, so schnell er konnte, den seltsamen Auftrag ausführen. Er ließ sich's gut schmecken, war aber sparsam und brachte am Abend seinem kranken Weibe die ersehnte Speise. Der andere aber, ja, der ging weiter in den schneidenden Nordwind und suchte sich noch andere frierende und hungrige Dienstleute und gab ihnen denselben Auftrag. Und das machte er oft so. Wer er war? Ein Graf? Ein Baron? Ein Millionär? Wir kennen ihn nicht und die beglückten Dienstmänner kennen ihn auch nicht. Aber wir wissen doch, was er war. Er war ein barmherziger Samariter und deshalb wollen wir unter unsere kleine Geschichte schreiben? Gehet hin und tuet desgleichen.